»Ich entsinne mich nicht«, sagte Pulcheri Alexandrowna verwirrt. »Ich habe sie so wiedergegeben, wie ich sie selbst verstanden habe. Ich weiß nicht, wie Rotja sich ihnen gegenüber ausgedrückt hat. Vielleicht hat er auch einiges übertrieben.« »Ohne ihren Brief hätte er nicht übertreiben können.« »Pjotr Petrowitsch«, erwiderte Pulcheri Alexandrowna mit Würde, »der Beweis dafür, dass ich und Dunja ihre damaligen Worte nicht in sehr schlechtem Sinne aufgefasst haben, ist die Tatsache, dass wir hier sind.« »Sehr gut, Mama«, sagte Dunja beifällig. »Also demnach bin ich der Schuldige«, bemerkte Luschin gekränkt. »Sehen Sie, Pjotr Petrowitsch, Sie beschuldigen immer Rodion. Sie selber aber haben vorhin in dem Brief über ihn die Unwahrheit geschrieben«, fuhr nun Pulcheri Alexandrowna fort. »Ich erinnere mich nicht, dass ich je irgendeine Unwahrheit geschrieben hätte.« »Sie haben geschrieben«, sagte Raskolnikow scharf, ohne sich an Luschin zu wenden, »dass ich gestern das Geld nicht der Witwe des Überfahrenen gegeben habe, wie es in der Tat der Fall war, sondern seiner Tochter, die ich nebenbei gesagt vor dem gestrigen Tage noch nie gesehen hatte. Sie haben dies geschrieben, um mich mit meinen Angehörigen zu entzweien, und haben sich auch aus demselben Grunde in hässlichen Ausdrücken über den Lebenswandel des jungen Mädchens geäußert, das sie nicht einmal kennen. Das ist Klatsch und niedrige Verleumdung.« »Entschuldigen Sie, mein Herr«, antwortete Luschin zitternd vor Wut. »In meinem Brief habe ich mich über Ihre Eigenschaften und Handlungen einzig aus dem Grunde geäußert, um die Bitte Ihrer Schwester und Mutter zu erfüllen und Ihnen zu beschreiben, wie ich Sie vorgefunden und welch einen Eindruck Sie auf mich gemacht haben. Was das in meinem Brief Erwähnte anbetrifft, so weisen Sie mir eine unwahre Zeile nach, das heißt, dass Sie das Geld nicht verschleudert haben und dass zu jener Familie, mag sie sonst noch so bedauernswert sein, keine unwürdigen Personen gehören.« »Meiner Ansicht nach sind Sie mit allen Ihren Vorzügen nicht den kleinen Finger dieses unglücklichen Mädchens wert, auf das Sie einen Stein werfen. Dann würden Sie sich wohl auch entschließen, sie in die Gesellschaft Ihrer Mutter und Schwester einzuführen?« »Das habe ich bereits getan, wenn Sie es wissen wollen. Ich habe sie heute neben meine Mutter und Dunja gesetzt.« »Rodja«, rief Pulcheri Alexandrowna dazwischen. Dunetschka errötete. Rasumichin zog die Augenbrauen zusammen.